Wir beginnen mit dem Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester von Gustav Gunsenheimer und hören Sabine Spath am Klavier, Dmitri Netjelew an den Pauken, zusammen mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt. Die Leitung hat Oliver Weder. Thank you. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war zum Auftakt das Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester von Gustav Gunsenheimer. Oliver Weder dirigierte in dieser Aufnahme von 2008 die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt. Solisten waren Sabine Spart Klavier und Dmitri Nedjelew Pauken. Weiter geht es mit einem japanischen Liederzyklus von Ernst Ückermann. Er selbst begleitet am Klavier die Sopranistin Elisabeth Grimm. Thank you. Ernst Ueckermann begleitete seinen japanischen Liederzyklus in dieser Aufnahme von 1998 mit der Sopranistin Elisabeth Grimm. Musik für fünf ist der Titel des folgenden Bläserquintetts von Helmut Bieler. Die Interpreten sind Karl Kolbinger Fagott, Kurt Richter Horn, Eduard Brunner Klarinette, Kurt Kalmus Oboe und Max Hecker Flöte. Thank you. Thank you. Thank you. Musik für fünf von Helmut Bieler in einer Einspielung von 1975 mit Karl Kolbinger Fagott, Kurt Richter Horn, Eduard Brunner Klarinette, Kurt Kalmus Oboe und Max Hecker Flöte. Der Pianist Kolja Lessing spielt jetzt die Sonate nach einer sephardischen Hymne von Herbert Fromm. Thank you.

Herbert Fromms Klaviersonate nach einer sephardischen Hymne. Interpretiert 1993 von Kolja Lessing. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit den Reflexionen von Klaus Kühndl. Drei Fantasien über BACH. Ruhe und Bewegung, Zeiträume im Traumdickicht und Rückkehr. Werner Andreas Albert dirigiert die Accademia Sancta Catharina. Thank you. Thank you. Die Accademia Sancta Catharina spielt unter Leitung von Werner Andreas Albert die Reflexionen von Klaus Kühnel. Mit der Suite Symphonique für Flöte und Klavier von Wolfram Graf geht diese Sendung zu Ende. Hier eine Aufnahme von 2006 mit dem Flötisten Martin Seel und der Pianistin Chie Honda. Martin Seel und Chie Honda spielten zum Abschluss dieses Concerto Bavarese die Suite Symphonique für Flöte und Klavier von Wolfram Graf.